1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Raphael. Und Raphael ist 31. Guten Morgen. Nee, ist er nicht. Wir machen das nochmal ganz von vorne. Also ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Sendung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Anita. Anita ist 33. Guten Morgen. Hallo. So, jetzt haben wir es aber. Ich habe mich jetzt den Namen vertan. Oh, naja, ist ja nicht schlimm. Anita. So, die Leute, die anrufen. Ja. Genau. So, über was reden wir beide denn? Ja, und zwar bin ich, oder ist bei mir Schwangerschaft entstanden durch sexuellen Missbrauch. Das ist jetzt 3 Monate, 4 Monate her. Ja. Ist halt bei uns, also hier bei mir zu Hause am Bahnhof passiert. Ich wollte halt nach Hause fahren von der Freundin. Und dann kamen halt 2 Ausländertypen auf mich zu. Der eine von vorne direkt mit einer Waffe auf mich gerichtet und der andere halt von hinten. Ja, und das war am Tage? Ja, eigentlich am frühen Abend, sagen wir mal so, ja. Ja, und am Bahnhof, in der Nähe des Bahnhofs? Ja, genau. Und dann? Ja, wie gesagt, der eine hat mich dann halt mit einer Waffe bedroht, dann der andere kam dann von hinten, hat mir dann die Füße und Hände gefesselt, dass ich mich halt auch gar nicht mehr wehren konnte, dann haben sie mich halt in eine Ecke am Bahnhof gezerrt und sind dann beide über mich hergefallen. Und das heißt, es kam zu einer Vergewaltigung? Ja, genau. Und dadurch zur Schwangerschaft. Waren da andere Menschen in der Nähe? Ja, das war ja eben das Schlimme. Das waren halt auch noch andere Leute am Bahnhof. Die haben das auch mitbekommen. Und ich habe mich auch versucht, noch irgendwie da bemerkbar zu machen. Hast du geschrien, um Hilfe gerufen? Ja klar, aber es hat halt keiner reagiert, ne? Wie viele Leute waren denn in deiner Sichtweite? Also ich habe mindestens 3 oder 4 Leute gesehen, aber es hat keiner da irgendwie gehandelt oder so. Also 3 oder 4 Leute am Bahnhof? War das jetzt hinter dem Bahnhof oder wo genau? Beschreib mal. Ja, hinter so einem Bahnhofsgebäude war es halt, ja. So, und da sind 3 oder 4 Leute. Bist du sicher, dass die gesehen haben, dass diese Männer dich bedrohen oder gar vergewaltigen? Ja, die haben ja unmittelbar da in der Nähe gestanden, weil bei uns ist das so an dem Bahnhof, dass da halt immer irgendwelche Klicken halt stehen. Und die haben das mitbekommen halt, die haben aber auch nicht reagiert. Da hat niemand reagiert? Nein, keiner. Hast du die Leute währenddessen gesehen? Hast du da hingeguckt, als du um Hilfe gerufen hast? Ja, direkt hingeguckt habe ich nicht, aber ich habe mich halt ziemlich laut bemerkbar gemacht. Und die waren halt unmittelbar in meiner Nähe und die hätten das eigentlich mitkriegen müssen. Also wenn sie mitgekriegt haben wollten, sagen wir mal so. Ja, aber es hat sich niemand um dich gekümmert und niemand hat die Polizei benachrichtigt. Nein. Das heißt, diese Männer konnten dich ungestört, obwohl in der Öffentlichkeit und am frühen Abend in der Nähe eines Bahnhofs, konnten dich vergewaltigen. Ja, genau. Und hat keiner was gemacht. 3 Männer? 2. 2. Was hast du direkt danach gemacht? Ja, also nachdem die dann halt von mir gelassen haben, bin ich erstmal zu den Leuten da halt hin, hab sie wenigstens gefragt, ob ich sie denn dann als Zeugen angeben könnte, weil ich bin halt manchmal dann auch zur Polizei gegangen, hab halt Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Moment, du bist dann zu den Leuten, die offensichtlich dann immer noch da irgendwie standen, bist du hingegangen? Ja, und hab sie gefragt, ob ich dann wenigstens sie, ob ich sie dann als, die haben das halt ob sie das halt mitbekommen hätten und ob ich sie denn als Zeugen nennen könnte. Nee, sie wollten mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Wussten die denn da, was geschehen war? Hast du denen das gesagt, dass du gerade vergewaltigt worden bist? Ja, ich habe sie zumindest darauf hingewiesen, dass es halt das passiert ist und die haben... Könnte mir vorstellen, dass du da in so einem Schock warst, dass du vielleicht das gar nicht richtig sagen konntest. Ja, aber sie haben mich ja, zumindest haben sie mich ja gesehen halt und mussten schon merken, dass mit mir halt irgendwas nicht stimmt halt, ne? Genau, genau. So, und dann haben die Leute, alle, die da standen, also die drei oder vier, von denen du gesprochen hast, haben gesagt, nein, wir machen das nicht und sind gegangen, oder wie? Ja, sie sollte sie halt einmal in Ruhe lassen, sie wollten dem ganzen Ding nichts zu tun haben und sind dann gegangen. Waren das jüngere Leute oder ältere? Für mich teilweise waren sie in meinem Alter, es waren aber auch noch zwei, glaube ich, waren in meinem Alter und einer oder war jünger als ich halt. Waren das nur Männer oder auch war da eine Frau bei? Da war auch eine Frau bei. Und auch die hat nicht näher auf dich reagiert und ist nicht auf dich eingegangen? Nee. Und dann bist du weggegangen? Ja, dann bin ich halt dann zur Polizei, zumindest auf die Wache, die halt unmittelbar in der Nähe vom Bahnhof gewesen ist, hab da halt dann Anzeige gemacht. Ja. Ja, und dann bin ich halt zum ersten Mal hier ins Krankenhaus, hab mich dann halt untersuchen lassen, hab mich mehr oder weniger dahin geschleppt oder wie auch immer. Hat die Polizei dich nicht dorthin gefahren? Nee, aber hinterher später kam dann noch jemand ins Krankenhaus und hat gefragt, wie ich mir denn gehen würde. Und so, das heißt, du hast Anzeige erstattet? Ja. Gegen Unbekannt? Genau. Es gibt eine ärztliche Untersuchung, die das belegt, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen ist? Ja, es lag auch bei der Polizei dann vor, ja. Ja. Das Ganze ist vor drei oder vier Monaten passiert? Genau. Ja, vor vier Monaten. Was ist jetzt im Laufe der letzten Wochen geschehen? Ja, es ist halt jetzt ich bin jetzt im vierten Monat schwanger. Ja, nein, ich meine, jetzt gab es irgendwelche Befragungen von Seiten der Polizei nochmal. Hast du irgendetwas gehört, was die Ermittlungen betrifft? Ja, sie haben ja nur gesagt, dass die Täter halt, dass sie die noch nicht gefunden haben, dass sie wohl noch danach suchen würden, aber bis jetzt noch nichts von denen gehört hätten oder auch sie nicht gefunden hätten und ich sollte halt weiterhin abwarten. Ist dieser Fall bei euch, wo du wohnst, durch die Presse gegangen? Nee. Nee? Nee. Weil es ist ja ein hochskandalöser Vorgang. Ja, ich hatte auch nicht den Mut, dann da zur Zeitung zu gehen oder so. Ich war ja selber irgendwie... Ja, natürlich. Ich verstehe. Und dann kommt man nicht auf die Idee, da irgendwie zur Zeitung zu gehen oder so. Halt, ja, weil ja. Hat man echt... Aber auf jeden Fall, die Polizei hat es aufgenommen und die Polizei ermittelt. Ja. Es liegt ein ärztliches Gutachten vor. Also das Formale ist somit alles geregelt. Ja, genau. Aber, und jetzt kommt das große Drama, du bist dadurch schwanger geworden. Ja. Als du das gemerkt hast, wann hast du es gemerkt zum ersten Mal, dass du schwanger bist? Nach wie viel Wochen? Also wie gesagt, ich bin ja danach zur Ärztin gegangen, halt ins Krankenhaus halt. Und da hat es mir die Ärztin aber schon gesagt, dass sie den Verdacht wohl hätte, dass ich schwanger wäre, aber sicher war es halt nicht, weil man das auch erst nach 4 oder 5 Wochen oder was halt auch erst richtig dann sehen kann. Die Ärztin hat direkt nach dem Vorfall den Verdacht geäußert, dass du schwanger bist? Ja, weil sie hat schon so Schatten und so hätte wohl sehen können halt, aber sie konnte sich halt jetzt nicht genau festlegen halt. Ist das möglich, so unmittelbar danach zu sagen? Habe ich noch nie gehört. Ja, so wie sie es gesagt hat, sie hat es ja so festgestellt halt. Vielleicht hat sie die Sorge auch nur geäußert und du hast es nicht ganz richtig verstanden. Auf jeden Fall war es dann so ein paar Wochen später. Als du es dann ein paar Wochen später erfahren hast, definitiv, wie hast du da innerlich reagiert? Ja, erstmal war das halt total innerlich halt der Kampf, weil ich mir echt die Frage gestellt habe, was machst du, behältst du es jetzt, treibst du es ab? Du hast dir doch wahrscheinlich die Frage schon gestellt, nachdem du bei der Ärztin gewesen warst und die diese Vermutung geäußert hat, da geht man ja auch nicht nach Hause und vergisst das, sondern man denkt ja darüber nach, was wäre, wenn ich jetzt davon schwanger geworden bin. Ja, die Ärztin hatte mich halt auch gefragt, was ich denn in dem Fall, wenn das wirklich so wäre oder genau, wenn das bestätigt würde, ja, hat sie mich dann auch gefragt, ob ich denn dann behalten wollte oder ja, eher halt nicht. Nun sagst ja, sollte ich mir halt durch den Kopf gehen lassen. Mhm. So, nun sagst du, heute hast du im vierten Monat schwanger bist. Heißt, ja, heißt das, dass du dieses Kind behalten möchtest? Ja, ich habe mich halt für das Kind entschieden, ja. Das ist natürlich eine große und auch dramatische Entscheidung wahrscheinlich für dich gewesen. Warum hast du dich für das Kind entschieden, das in einer solch für dich schrecklichen Situation entstanden ist? Ja, zum einen hätte ich ganz große Probleme damit gehabt, denke ich, wenn ich mich halt dagegen entschieden hätte. Mhm. Dann hätte ich immer den Gedanken im Kopf gehabt, dass ich halt ein unschuldiges Menschenleben auf dem Gewissen hätte. Mhm. Und damit halt umzugehen, ist dann halt genauso, mindestens genauso schwer. Aber was ist das für dich jetzt für ein Gefühl? Du trägst ein Kind in dir, das durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Beschreib mal das Gefühl, was du hast. Ja gut, wie gesagt, auf das Kind bezogen, sage ich mir mal, das Kind kann nichts dafür, ja. Freust du dich auf die Geburt des Kindes? Nee, nicht so, man noch nicht so wirklich, nein. Ertappst du dich dabei, vielleicht mal nur so zwischendurch, dass du ein Ekel vor dir selbst hast, was in dir wächst? Ja, das schon. Einmal halt Ekel, in erster Linie halt vor mir selber halt, also, dass ich halt voll den Selbsthass aufbaue, in mir halt gegen mich halt gerichtet. Ja, ja. Und ja, gut, bei dem Kind, da ist es halt, ich habe oft so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, hättest du es doch anders gemacht halt, ne? Hättest du dich doch dagegen entschieden. Ja. Bist du denn für dich entschieden, dass du dieses Kind behalten möchtest oder möchtest du es zur Adoption freigeben? Also ich werde es jetzt so machen, also ich werde mir jetzt erstmal, bin ich halt auf der Suche nach einer Mutter-Kind-Einrichtung, mhm, wo ich halt auch unter Stützung halt kriege, wie psychisch und auch was das Kind angeht halt. Mhm. Und gut, ich habe halt immer noch die Option dann frei, wenn ich halt merke, das geht halt nicht, mhm, oder ich kann halt dem das Kind nicht das geben, was es halt braucht, mhm, oder so. Dass du immer noch, ich würde es auf jeden Fall in eine Pflegefamilie geben. Ob, mhm, ich das direkt zur Adoption freigeben würde, das weiß ich halt auch nicht. Mhm. Aber ich würde, wenn ich halt merke, dass es halt nicht geht, dann auf jeden Fall halt in eine Pflegefamilie halt geben. Ist es für dich egal, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen wird? Ja gut, mittlerweile weiß ich, was es wird. Und am Anfang war es mir halt eigentlich, gleich habe ich nur gesagt, das Kind ist halt gesund. Das Kind war mir eigentlich noch wichtiger als ich selber in dem Moment eigentlich. Was wird es? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Mhm. Also es ist im Moment spekulativ, ob du dieses Kind lieben wirst können, ob du zärtlich mit ihm umgehen kannst. Das muss sich alles dann zeigen. Und du willst dir und dem Kind die Chance geben, dass es geht, und wenn es nicht geht, dann würdest du die Konsequenzen ziehen. Ja, so werde ich es halt jetzt zumindest erstmal machen, ja. Ich finde das eine ausgesprochen erstaunliche Entscheidung, Anita. Und ich muss sagen, Respekt. Niemand hätte es dir für übel genommen, wenn du gesagt hättest, ich lasse das Kind abtreiben. Ich glaube, fast jeder hätte dafür Verständnis gehabt. Aber wenn du so die Sache siehst, dass du hast ja recht, objektiv gesehen, dass du einen unschuldigen Menschen töten würdest, der mit dem Verbrechen dieser Männer ja nichts zu tun hat. Ja. Ich finde es wirklich ganz erstaunlich und finde aber allerdings auch sehr, sehr wichtig, nach so einem wahnsinnigen Vorfall, dass du in gute psychologische Betreuung kommst. Du hast bisher noch mit keinem Psychologen gesprochen. Nein. Nein. Dann würde ich dir auf jeden Fall jetzt gleich mal meine Psychologin anbieten. Darüber hinaus wird dir die Simone, das ist meine Psychologin heute Nacht, auch noch Ratschläge geben, wie du dich jetzt weiter in der nächsten Zeit verhalten sollst und welche Hilfe du auch in Anspruch nehmen kannst. Ich finde, sie steht dir zu. Ich meine, so körperlich geht es mir wirklich noch relativ gut, ja. Mhm. Aber das Problem ist halt, wie du sagst, ist halt echt die Psyche halt. Genau, das ist das. Und so wegen Selbsthass genau. Und mich selbst nicht im Spiegel sehen können. Genau. Ja. All das ist absolut verständlich nach so einem Verbrechen, das dir widerfahren ist. Und ich muss nochmal sagen, ich bin fassungslos, dass niemand dir geholfen hat. Dass niemand zumindest die Polizei angerufen hat. Und dass man dann nicht mal bereit ist, auszusagen, ist für mich unglaublich. Unglaublich. Und das passiert in Deutschland. Ich finde es unfassbar. Ja, das habe ich dann auch gedacht, ja. Ja. Also nochmal Respekt, Anita, vor deiner Entscheidung und von meiner Seite zunächst erstmal alles Gute und sehr viel Kraft, die nächsten Monate durchzustehen. Und wir würden dich oder werden dich jetzt gleich anrufen und dann kann alles Weitere mit meiner Psychologin besprochen werden, okay? Ja, okay. Na gut, Anita, leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt, zu welchem Thema auch immer. Wir haben wie immer montags eine offene Sendung und da könnt ihr euch ja melden. Die Nummer ist wie immer kostenfrei, 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und weiter geht es mit Dirk und Dirk ist 40. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dirk. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass vor 3,5 Jahren eben bei meiner Frau Brustkrebs festgestellt worden ist. Mhm. Und jetzt zu der jetzigen Zeit, also November letzten Jahres, ein neuer Befund festgestellt worden ist, dass die Lunge betroffen ist und die halbe Leber. Was hat man denn vor 3,5 Jahren gemacht? Ist sie operiert worden? Gab es... Ja gut, damals hieß es, dass das ein hormonell bedingter Krebs war. Und wie alt ist deine Frau? 36. Ja. Ja, was hat man dann unternommen? Therapeutisch? Ja, man hat die Chemo eingeleitet und antihormonelle Therapie eingeleitet. Mhm. Und keine OP? Doch, die doch. Kam aber hinterher erst, sie hat eine Tram bekommen, das heißt eben, dass die Brust aus dem Bauchmuskulatur wieder aufgebaut worden ist und sie ist jetzt auch wieder da, aber... Ging es ihr denn nach diesen Eingriffen zunächst eine Weile ganz gut? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es einem nach dem Eingriff gut geht. Naja, wenn man eine Brust verliert. Und, natürlich, aber ich meine den Umständen entsprechend hatte sie sich so einigermaßen... Sie kämpft einfach nur auch wegen den Kindern und ich denke mal auch bestimmt auch wegen mir und sie macht das super tapfer und... Es sind ja 3,5 Jahre vergangen. Gab es in der Zeit eine Phase, wo man keinen Krebs weiter festgestellt hatte oder war immer ein Problem da? Nee, eigentlich ist ja immer ein Problem da. Also das ist ja keine Sache, die man einfach so zwischen Tür und Angel macht. Das ist natürlich ein tiefer Einschnitt im Leben und aber es waren keine noch mehr für meine Frau als für mich. Und aber es waren keine Metastasen zwischenzeitlich vorhanden. Ja, da fängt ja das Problem an, dadurch, dass die Krankenkassen mehr oder weniger sich aufsträuben, da frühzeitig mehr oder weniger Untersuchungen zu machen, ist man darauf angewiesen, abzuwarten, bis man irgendwie eine Untersuchung hat, die das feststellen kann. In welchem Rhythmus ist sie denn untersucht worden danach? Sie ist eigentlich fast theoretisch auf Herz und Nieren erst untersucht worden nach 3 Jahren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Wenn vor 3,5 Jahren die Diagnose gestellt wurde, sie ist operiert worden, es gab Chemotherapien. Hm. Eigentlich ist doch dann die Norm, dass man im vierteljährlichen Rhythmus oder in etwa, dass man in eine Röhre kommt zum Beispiel. Also das wäre schön gewesen. Also ich hätte es mir auch gewünscht, aber es war bei unserem Fall wirklich leider nicht der Fall. Sie ist nach dieser Operation vor 3,5 Jahren kein einziges Mal in einer Röhre gewesen? Nein. Das verstehe ich nicht. Da wurde ein MRT gemacht, hauptsächlich wegen Brustbereich und das war's. Und du siehst die Schuld bei den Krankenkassen? Nein, ich bin kein Mensch, der die Schuld bei anderen sucht. Ich bin ein Mensch, der froh ist, dass wir zusammen gerne leben könnten, also meine Frau und unsere zwei Kinder, relativ klein sind. Das ist völlig klar, aber dennoch, ich bin etwas irritiert darüber. Also entweder wart ihr in sehr nachlässigen medizinischen Händen, aber zusätzlich... Wenn ich das so mal ganz ehrlich sagen darf, in der Uniklinik... Nein, es geht jetzt gar nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen, weil die entsprechende Klinik kann sich jetzt hier nicht äußern. Darum geht es nicht, das können wir hier nicht erörtern. Ich verurteile auch nicht die Uniklinik. Dirk, es geht jetzt nicht, dass du hier eine Uniklinik anprangerst. Das geht einfach nicht. Sonst müsste ich sofort die Uniklinik anrufen und die müssen uns ihre Sichtweise sehen. Wir gehen ja weiterhin. Wir sind jetzt, meine Frau ist jetzt noch weiter da in der Behandlung. Ja. Also ich mache der Klinik in keinster Weise einen Vorwurf. Warum habt ihr denn selbst nicht darauf bestanden, dass sie intensiver und regelmäßig untersucht wird? Domian, wenn du in der Situation bist, du hast zwei kleine Kinder, das ist wie ein Schlag vorm Gesicht und das nicht mit dem Hammer, sondern mit dem Amboss. Das verstehe ich schon, aber gerade darum muss man doch alles in die Wege leiten, dass dann die Frau optimal gesundheitlich weiter betreut. Wir haben uns doch in den besten Händen versorgt gefühlt. Ja, aber wird man da selbst, nicht stutzig? Ja, aber wird man da selbst nicht stutzig, wenn keine weiteren Untersuchungen danach stattfinden? Fast 3 Jahre nicht mehr? Ja, das sind normale Untersuchungen, aber ich sag mal so ein MRT oder so ein CT oder so weiter kostet ja auch Geld. Ja, aber wenn deine Frau eine schwere Krebserkrankung hat, ist das die Norm? Wir können uns das finanziell nicht leisten. Wir gehen eh momentan auf den Krückstock. Und ja, aber das müsst ihr ja nicht selbst bezahlen. Also wie auch immer, nein, irgendwas aber ist da. Geht man davon aus, dass man gesagt bekommt, gerade von der Klinik, jetzt ist langsam wieder eine Untersuchung fällig. Ein CT oder ein Knochen-CT-Gramm etc. Irgend sowas, ja. Gerade eben. Ja. Bei so Erkrankungen ist und nun, es wurde in der Hinsicht nicht gemacht. Ihr selbst habt auch nicht darüber nachgedacht, das so einzufordern. Entschuldige, ja, wenn am ich... Am liebsten schon, am liebsten monatlich oder wöchentlich. Dirk, entschuldige, wenn ich das so massiv frage, weil ich kenne es auch aus meinem privaten Umfeld überall, wenn solche Krankheitsbefunde da sind, dass die Leute wirklich in einem vierteljährlichen Rhythmus ein CT gemacht bekommen oder was auch immer, zumindest eine richtige Rundherum-Untersuchung. So, es ist offensichtlich Ich habe das Gefühl, dass es jetzt so läuft. Ja. Nach der zweiten Diagnose. Jetzt wird alles getan. Jetzt hat sie zum Beispiel am 4. März hatte wieder ein CT und die komplette Untersuchung. Mhm. So, das heißt, jetzt sind Tumore, Metastasen aufgetreten in der Lunge und in der Leber, sagst du? Ja. Mhm. Wie haben die Ärzte das beurteilt? Du hast vermutlich mit einem Arzt gesprochen. Ja, das ist ja auch mein größtes Problem. Ich muss dazu offen gestehen, meine Frau liegt nebenan und schläft, aufgrund, dass sie fast 40 Tabletten am Tag schlucken muss und die Chemo etc., die nagt ja auch. Hm. Und ja, meine Frage war, wie die Ärzte jetzt diese Situation einschätzen? Nein, also der Arzt hat mir definitiv gesagt, es ist nicht heilbar und das weiß meine Frau nicht. Ach so, Das weiß deine Frau nicht. Nein, also ich habe sie nicht gesagt und ich sah es auch nicht irgendwie als meine Aufgabe an, ihr das zu sagen. Verstehe. Das heißt, du bist in einem großen Konflikt im Moment, einer großen Gewissensbelastung. Ja. Seit wann weißt du das? Seit November. Mhm. Dass es keine Rettung gibt? Nein. Also es gibt auch keinen Zeitpunkt, wie lange. Halbes Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre. Es kann einem keiner irgendwie sagen, wie lange meine Frau halt noch lebt. Fragt deine Frau danach, wie ernst es ist? sie weiß, dass es ernst ist und sie kämpft und sie hat damals vor 3,5 Jahren schon so gekämpft und sie macht es für die Kinder und für mich. Hm. Aber sie fragt nicht, ob es aussichtslos ist. Das fragt sie nicht. Hm. Sie ist so tapfer und sie kämpft so stark. Hm. Also ich wüsste nicht, ob ich so stark sein könnte wie sie. Hm. Hältst du es denn für möglich, dass sie irgendwann von sich aus einen Arzt fragt, habe ich überhaupt eine Chance? Ich wüsste keinen Sinn darin. Wenn ich mich in ihre Lage versetze, ob ich jetzt den Arzt frage, gibt es da noch eine Heilungschance oder nicht? Naja, die meisten Solange fragen. Wenn man eine Chemo kriegt, ist man doch eigentlich, davon geht man doch davon aus, dass man eine Heilungschance hat. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Es gibt also Chemotherapien, die... Wenn ich Patient wäre und man würde mir eine Chemo vorschlagen, dann würde ich doch davon ausgehen, wenn der Arzt mir sagt, ich kriege eine Chemo. Nein, nein, das muss ja nicht unbedingt eine Heilung bedeuten, sondern einfach eine Lebensverlängerung. Ja. Stehst du denn für dich in... bist du mit dir im Reinen, dass du es ihr nicht sagst? Soll der Partner seiner Partnerin sagen, dass sie nicht irgendwie lange zu leben hat? Das ist doch eine Frage, ich kann die nicht beantworten, ganz ehrlich. Und ich möchte die auch nicht beantworten. Naja, aber ein Arzt hat es dir ja gesagt, dass ja, er keine normal Chance hat. Ja, ist aber der Sinn, sage ich einfach mal so, dass der Arzt ihr das gesagt hätte und nicht der Partner. Wie kam das überhaupt, dass der Arzt es nicht ihr gesagt hat, sondern dir? Weil ich bei dem Arzt persönlich war und um ein Gespräch gebeten hatte. Mhm. Und ich den Arzt dann eben gefragt hatte, wie es aussieht. Hast du denn dem Arzt, hast du ihn gebeten, es ihr nicht zu sagen? Nein. Nein. Das kann also durchaus sein, dass der Arzt es ihr auch noch sagt. Ja, aber das wäre, dafür wäre viel zu viel Zeit verloren. Also das war auch letztes Jahr und, nee. Die Zeit also das ist natürlich letztes Jahr gehabt. Also na naja, gut, aber sie ist ja ständig in Kontakt wahrscheinlich mit dem. Ja, aber nicht mit den Ärzten. Also das ist ja jetzt läuft jetzt über den Chemobereich und wie das eben in großen Kliniken ist, das sind verschiedene Bereiche und da hat der eine Bereich mit dem anderen dann nichts mehr zu groß zu tun. Also ich würde ja sagen, das ist natürlich eine große moralische Fragestellung. Sagt man das einem Angehörigen, ob er sterben muss, oder sagt man es ihm nicht, wenn man das selbst weiß? Die Frage stelle ich mich schon, seitdem ich das weiß. Ja. Und ich also, möchte ihr das nicht sagen. Ja, ich glaube, dass es da auch keine Generalantwort gibt. Es ist sicher völlig okay, wenn man manchmal eine Weile schweigt, weil es dem Betroffenen dadurch besser geht und er vielleicht auch besser seine Kräfte bündeln kann. Wenn aber die Situation sich sehr zuspitzt, finde ich schon, dass man das thematisieren muss. Ich finde, dass man dazu die Pflicht hat, und wenn es auch ein noch so schwieriges Gespräch ist. Aber ich will, das ist ein sehr heikles Gebiet und da muss man sicher viele Dinge mit einbeziehen, wie der Mensch strukturiert ist und wie die Gesamtsituation ist. Aber ich glaube, dass man an einen Punkt kommt irgendwann, wo man sprechen sollte. Vielleicht ist es auch für den Patienten, weil ich ja glaube, dass jeder das spürt, wenn eine Krankheit sich sehr extrem ausbreitet. Vielleicht ist es sogar für den Betroffenen eine Erleichterung, darüber sprechen zu können. Vielleicht weiß sie es ja auch längst und ahnt es und spricht mit dir aus Rücksicht auf dich nicht darüber. Und so nimmst du Rücksicht auf sie und sie Rücksicht auf dich und ihr beide schweigt. Weißt du, Dirk, ich will es dir jetzt nicht so nein, einreden. Nur ein Faktor momentan kommt viel, klar, die Kinder in dem Alter sind auch nicht gerade einfach. Natürlich. Dann kommt ein finanzieller Faktor noch dazu. Wie alt sind die Kinder? Nicht 4 und 6. 4 und 6. Mhm. Die große wird jetzt am Sonntag 7. Und ich meine, da stellt sich irgendwann die nächste große Problemsituation. Wenn es sich wirklich so dramatisch verschlechtert, wie verhältst du dich deinen Kindern gegenüber? Wir sind ja in der Beziehung, haben wir schon vorgesorgt, dass alle, auch die Kinder, in psychologischer Behandlung sind. Mhm. Und weil wir einfach gesagt haben, die haben vor 3 Jahren schon man ist ja nicht gerade einfach, wenn die Mutter mal eben da ohne Haare da steht. Mhm. Das kriegen die auch mit 3-4 Jahren schon mit. Mhm. Und da haben wir gesagt, um dem vorzubeugen. Das finde ich eine gute Idee. Haben wir auch gemacht und das läuft und die Kinder machen das beide super gerne und das macht denen Spaß und das hilft denen. Und, also was deinen grundsätzlichen Konflikt anbelangt, Dirk, glaube ich, habe ich das jetzt so gesagt, was ich sagen kann. Das ist eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung, was man da macht und wie man das macht. Ja, aber da kommen ja mehrere Faktoren noch dazu. Da kommt mein Job noch zu. Ich habe keine Zeit, mich um meine Frau zu kümmern, weil ich eben so viel arbeite. Mhm. Ich habe keine Zeit für meine Kinder. Ich würde noch vorne... sehr, ganz ehrlich gesagt, an meinen Mitteln, die ich überhaupt noch zur Verfügung habe. Mhm. Ich bin von Kindheit an mich an, sage ich mal, positiven Sachen geprägt. Also ich habe, seitdem ich 15 bin, ist meine Mutter an Streukrebs gestorben. Ich mache mal einen Vorschlag, Dirk. Mhm. Wir machen mal hier einen Schnitt, weil mir meine Zeit hier in der Sendung leider ein bisschen wegläuft. Ja, kein Thema. Ich glaube, was ich grundsätzlich dir sagen kann, habe ich gesagt. Mhm. Aber ich möchte sehr gern, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen und wir im Hintergrund nochmal etwas mehr Zeit für dich haben. Ja. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Alles Gute dir und natürlich von Herzen deiner Frau und deiner Familie. Dankeschön, Domi. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Jenny und die ist 27. Guten Morgen, Jenny. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Jenny. Bei mir ist es folgendes. Und zwar fliege ich in 18,5 Stunden nach Tansania. Nach Tansania, wie aufregend. Ja, total. Ich bin total nervös. Und werde dort bei einer afrikanischen Familie wohnen und mit Englisch, also Englischunterricht geben für Kinder dort, die auch... Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben einen Verein gegründet, Tansania Hilfe e.V. Mhm. und betreuen verschiedene Projekte. Mhm. Straßenkinderprojekt und ein Blindenzentrum und ein Kinderheim. Ja. Und dieses Blindenzentrum, da sind die Eltern blind und die Kinder können sehen. Und da es kein so ein soziales Netz gibt wie bei uns. Und in eine solche Familie gehst du? Nee, ich bin nicht in so einer Familie, aber ich werde in diesem Blindenzentrum arbeiten. Also da gebe ich den Kindern Englischunterricht. Ja, welche Sprache sprechen die Menschen in Tansania? Kiswahili. Ah ja, das ist die Hauptsprache auch. Das ist die erste Amtssprache. Die erste Amtssprache. Die Amtssprache ist Englisch. Ah ja. Und das werde ich hoffentlich auch ein bisschen lernen. Also, weil in der Familie, in der ich wohne, die sprechen Kiswahili untereinander und hoffentlich mit mir am Anfang ein bisschen Englisch. Ja. Aber ich werde dort auch einen Sprachkurs machen und hoffe, dass ich das dann nachher auch ein bisschen spreche. Wie aufregend, in 18,5 Stunden nach Tansania. Wie lange fliegt man da? Lange, ne? Ja, schon lange. Also der Hinflug ist, glaube ich, 8,5 Stunden, 10, zwischen 8 und 10 Stunden. Das ist tiefes Afrika? Ja, also es liegt so schräg gegenüber von Madagaskar. Es liegt schon relativ weit unten. Ah ja, und wie ist da das Klima? Da ist gerade sehr schön, da ist gerade 30 Grad. Ah ja. Sehr warm, es beginnt allerdings in 4 Wochen die Regenzeit. Also, verstehe. Ja. Das ist ja nun eine große Entscheidung, wenn man so etwas, wenn man sowas vorhat zu machen. Wie lange planst du dort unten zu bleiben? 3 Monate. Das geht ja noch. Ja. Das geht ja noch. Was machst du hier beruflich? Ich bin Grund- und Hauptschullehrerin. Ach so, ja gut, dann passt das natürlich wunderbar, dass du dann da Englisch unterrichtest. Ja, genau. Ich habe das jetzt nämlich auch noch dazu studiert. Ja. Englisch noch als Zusatzausbildung gemacht und möchte dort natürlich jetzt auch mein Englisch dann praktisch noch verbessern und Englischunterricht üben und so weiter. Du hast gerade von dem Verein gesprochen. Ja. Ist das für dich jetzt so eine ehrenamtliche Geschichte, eine humanitäre Dienstleistung, die du da anbietest, oder kriegst du da auch richtig Kohle für? Nee, absolut humanitär. Ich bringe meine Arbeitskraft und mein Geld. Ach so, das heißt, du kriegst überhaupt nichts an Geld? Nee, null. Ich muss Miete zahlen und muss mich dort selber verpflegen und alles. Also Geld mit runternehmen. Das heißt, auch sogar den Flug musst du bezahlen? Ja, natürlich, alles, ja. Also dann ist das ja ein großes idealistisches Anliegen deinerseits. Ja, schon, ja. Warum gerade Tansania? Also das muss ich gestehen, ist eigentlich eher Zufall, weil das Freunde von mir vor 3 Jahren haben die einen Praktikumsplatz gesucht und da ist einfach durch Zufall Tansania geworden. Also das hätte auch jedes andere Land sein können und die waren so begeistert und kamen zurück und haben tolle Sachen erzählt und schlimme Sachen erzählt. Also die Freundin saß mir dann gegenüber und meint, weißt du, wenn du einem Kind dabei zuguckst, wie es Styropor ist vor lauter Hunger, die kamen zurück und haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht ausblenden und sagen, das war eine schöne Zeit und das war's, sondern wir müssen da was tun. Und dann haben wir den Verein gegründet und da sind wir jetzt in kleinen Maßstäben aktiv. Also Achso, du bist sogar Gründungsmitglied. Ja, das ja. Achso, ja. Ah, ja. Du hast gerade gesagt, ein Praktikumsplatz, das ist doch kein Praktikum für dich, das zu machen. Für die damals war es ein Praktikum. Ach so, für die, ach so, verstehe. Habe ich gerade falsch aufgefasst. Ah, ja. Für mich ist jetzt, nicht Praktikum so. Was würdest du sagen grundsätzlich? Woher kommt die Motivation, sich in dieser Weise so zu engagieren? Also, ich hatte da immer schon ein Faible dafür. Also erstens mal fürs Reisen und für andere Länder und auch diese Hilfebedürftigkeit anderen Menschen gegenüber. Also ich bin schon jetzt lange Jahre im sozialen Bereich tätig, schon im Kinderheim gearbeitet, habe schon in der Familienpflege gearbeitet, wo man mit schwangeren Frauen arbeitet und deren Kindern. Und ja, bin ja auch Lehrerin geworden. Und ja, und das ist jetzt so das Gefühl, einfach mal was richtig Sinnvolles zu tun. Finde ich sehr, sehr, finde ich super, sehr vorbildlich und kann ich gut verstehen, wenn du sagst, ich muss da was Sinnvolles machen. Wobei dein Beruf hier natürlich auch ein sinnvoller Beruf ist, aber das ist natürlich dann noch substanzieller als hier. Absolut, ja. So kann man sagen. Du wirst dann von deinem Dienstherrn beurlaubt für 3 Monate? Nein, also ich habe jetzt am 31.12. meine Ausbildung abgeschlossen, mein Referendariat beendet. Ach so. Endlich, Gott sei Dank. Und bin jetzt praktisch, also ich habe im Augenblick noch keine Stelle. Es wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, auf Februar einzusteigen. Ja. Und da habe ich mich aber dagegen entschieden und versuche jetzt auf September dann einzusteigen, weil ich das unbedingt vorher noch machen wollte. Verstehe, dann passt das gut so dazwischen, bevor du dich dann hier richtig etablierst. Aber wer weiß, wenn du mit den Vereinen mitgegründet hast und du bist jetzt unten und vielleicht gefällt dir das so gut, vielleicht kannst du das irgendwann vielleicht noch mehr intensivieren, dass du sogar vielleicht auch ein bisschen Geld verdienst und davon leben kannst. Also unsere Vorstandsvorsitzende, die damals als allererste unten war, die ist jetzt schon eine Woche schon runtergeflogen und die hatte kein Rückflugticket. Ah ja, siehst du? Also die hat es so erwischt, dass die jetzt erstmal bleibt. Wie sind, ich habe überhaupt keine Ahnung von Tansania, muss ich ja sagen. Wie sind die Verhältnisse? Herrscht dort sehr große Armut? Also das Jahreseinkommen eines Durchschnitts-Tansanianers liegt so etwa bei 350 Euro. Und ja, schon. Also es ist wie überall in Afrika, es gibt Reiche, aber der Großteil ist sehr arm. Ja. Und es ist halt auch nicht wie Südafrika, dass es jetzt große Städte wie Kapstadt und so weiter gibt. Also Arusha ist die Hauptstadt und in der befinde ich mich dann. Wie heißt die Hauptstadt? Arusha? Arusha. Siehst du, habe ich noch nie gehört. Arusha. Ja. Ja. Und also Südafrika ist schon ein Stück weiter. Das ist schon noch ein bisschen mehr Afrika. Ja. Wie ist die politische Situation in Tansania? Wie fast überall. Mehr diktatorisch als alles andere. Also man kann sich nicht wirklich, also politisch spielt für den normalen Tansanianer die Politik nicht wirklich eine Rolle. Ja, ja. Aber von Seiten der Behörden dort gibt es keine Probleme. Die lassen euch da schon dann agieren und... Also da steigt man am Flughafen praktisch aus, direkt am Kilimandscharo liegt es auf Flughafen und legt 50 Euro auf den Tisch und dann hat man 3-Monats-Visum. Ach so geht's. Und wenn man 100 Euro auf den Tisch legt, darf man unbegrenzt bleiben. Ah ja. Ja. Du kannst ja froh sein, wenn du jetzt in 18 Stunden fliegst, dass die Lufthansa nicht mehr streikt. Gott sei Dank fliege ich mit einem anderen Unternehmen. Ach so, verstehe. Na gut, aber trotzdem wäre es dann ja auch gegangen. Schon Reisefieber, aufgeregt? Total. Ja, das glaube ich. Also wirklich, weil das ist halt das ganz anderes. Ich wohne da wirklich dann mit einer Familie dort, die am Abend nicht wissen, wo sie am nächsten Morgens Essen herkriegen. Und duschen tut man sich mit der Tupperschüssel. Also da wird das Wasser aufgefüllt, morgens Kohl draußen und skippt man sich dann drüber. Und also du wohnst bei denen mit in sind das so Lehmhäuser oder was haben die Leute? Ja, genau, ja, sowas. Also richtig so, wie man sich's vorstellt. Und du wohnst dann mit diesen Leuten in diesem Häuschen? Ja, genau. Und hast wahrscheinlich kein Gästezimmer? Doch, das schon, weil, also dadurch, dass ich ja auch mit Miete komme, also die Miete, die ich dann praktisch zahle, die hat schon fast europäischen Standard und die versorgt dann diese ganze Familie mit. Ach so, und da schaffen die wirklich so Platz, also das hört sich böse an, aber die schaffen da alles raus, was geht und dann kriegt derjenige, der da kommt, ein eigenes Zimmer, weil wir ja dann auch mitarbeiten und das Geld bringen. Hat man dann aber vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn die Leute vielleicht nur 2 Zimmer haben und... Schon ein bisschen. Dann musst du mal gucken, wie du das vielleicht da unten dann regelst. Aber du isst dann auch mit denen, das heißt, du musst dich dann auch an die Küche gewöhnen. Ja. Sofern überhaupt viel zu essen da ist. Große Armut, sagst du gerade. Ja, also das auf jeden Fall. Also es gibt einmal am Tag normalerweise Essen. Und was essen die so in der Regel? Gemüse und Reis. Ja, naja, ja. Gut, ist okay. Ja. Und du musst dich dann auch, natürlich auch, wie du es gerade angedeutet hast, auf andere hygienische Verhältnisse einrichten. Ja, absolut. Plumpsklo irgendwo, ne? Ja, vor der Hütte. Ja. Jetzt nicht mehr mit schick duschen und sowas. Nein. Ja. Nee, das ist und dann nicht. Die Wäsche wird von Hand gewaschen. Ja. Das habe ich auch meinem Lebtag noch nicht gemacht. Aber ich glaube, dass das eine gute Erfahrung ist und das erdet einen sehr. Und ja. Ich glaube, dann kann man erst diesen wahnsinnigen Luxus, in dem wir hier alle leben, selbst die nicht so sehr viel Geld haben, glaube ich, viel mehr wertschätzen, wenn man das mal erlebt hat, wie andere Menschen leben müssen. Absolut. Ja. Absolut. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, tatsächlich, wenn ich dann Kinder sehe, die wirklich, wenn da welche wirklich Styropor oder Dreck essen oder so, da habe ich große Angst davor, wie ich das verkrafte, wie ich damit umgehen kann. Aber ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. Es wird eine Erfahrung, es wird hart, es wird schwierig unter Umständen, aber es wird sicher eine tolle Sache sein und du hast auf jeden Fall berechtigt das Gefühl, etwas sehr Gutes und Sinnvolles zu tun. Dankeschön. Jenny, super. Also wir drücken die Daumen. Gute Zeit. Vielleicht könntest du ja, wenn du zurück bist, dich bei uns nochmal melden. Ja, sehr gern. Und dann unterhalten wir uns, wie es war. Würde mich sehr interessieren. Oh ja, gerne. Jenny aus Afrika. Weiß ich sofort, wer es war. Okay. Also guten Flug und alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Ciao. Um 1.41 Uhr und 11 Sekunden begrüße ich sehr herzlich die Frauke. Und Frauke ist 77. Guten Morgen, Frauke. Hallo? Na, jetzt habe ich es aber richtig hier gemacht. Frauke, hallo? Eigentlich müsste jetzt Frauke hier sein, die 77 Jahre alt ist. Nee, das ist die Hilde. Ah, die Hilde! Die Hilde. Die Hilde ist da und du bist 77. Jawohl. Ja, da habe ich dich ja, das ist ja sehr gut. Hilde, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, also ich bin mit 13 von meinem Vater vergewaltigt worden und das ging über Jahre und dann lernte ich einen Mann kennen und dann wollte mein Vater nachher, dass ich diesen Mann auch heirate. Mhm. Und zwar nach 3 Fehlgeburten von meinem Vater. Meine Mutter wusste davon. Das ist sehr lange her, das war vor dem Krieg noch? Nein, das war direkt nach dem Krieg, 45. Wir waren da zu der Zeit, waren wir in Nettelstedt oben im Weserbergland evakuiert und er wurde dann aus der Gefangenschaft entlassen. Ah ja, ich habe gerade falsch gerechnet, du hast recht, ja. Mhm. Und dann sind wir ja wieder zurückgezogen ins Ruhrgebiet und dann... Entschuldige, jetzt habe ich durch die Rechnerei im Hinterkopf gar nicht genau zugehört. Was war mit deiner Mutter? Hat die das mitbekommen? Die hat das gewusst, ja. Aber sie hat geduldet. Geschwiegen und zwar, weil sie in jungen Jahren meinen Vater immer mal betrogen hat. Dann hast du drei Fehlgeburten von deinem Vater gehabt. Ja. Und wie alt warst du da? Das geht so in Abständen. Mhm. Ich musste damals immer dann so Kamillenbäder machen und Kernseifen, Spülungen. Mhm. Wie man das früher so machte. Ja, wie man das so früher gemacht hat. Und wir hatten einen Hausarzt, der hat dann zweimal eine Ausschreibung bei mir gemacht. Und beim dritten Mal hatte ich schon einen Frauenarzt und dann bin ich da hingegangen. Wie alt warst du beim dritten Mal? Beim dritten Mal, oh, das kann ich jetzt gar nicht mal so genau sagen. 15, 16? Da muss ich schon in der Lehre gewesen sein. Das muss schon 17 gewesen sein. Mhm. Und da, als ich in der Lehre war, lernte ich auch meinen ersten Mann kennen. Ja. Und zwar... Lass mich eben kurz fragen. Das waren damals, als dir das passiert ist, ja noch viel furchtbarere Zeiten als heute, was diese Thematik anbelangt. Heute fängt man ja allmählich immer mehr darüber an zu sprechen und die Opfer trauen sich auch zu sprechen. Ja. Damals war das ja für dich völlig unmöglich. Ja. Hast du überhaupt jemanden ins Vertrauen gezogen? Oder? Nein. Nein. Nein. Ich wusste ja, meine Mutter wusste davon und sie hat sich nicht darum gekümmert. Wie hast du denn das damals empfunden, dass dein Vater das mit dir machte? Ja, schrecklich. Schrecklich. Mhm. Aber ich hatte noch eine kleinere Schwester und er hat mich immer damit gedroht, wenn du nicht stiller hältst, dann gehe ich an deine Schwester. Hat er dir auch gedroht, darüber hinaus dir etwas anzutun, wenn du irgendwas sagst? Er hat gesagt, wenn ich irgendjemand was sage oder wenn ich zur Polizei gehen würde und ich würde ihn anzeigen, würde er uns alle umbringen. Mhm. Und ich wusste, dass er aus dem Krieg noch eine Waffe hatte. Somit war die Angst ganz groß groß und du hast es für möglich gehalten, dass er das tut. Mhm. Ja, ich habe ihm das auch zugetraut. Ja, also. Jetzt erzähl mal weiter, gerade was du angefangen hast. Er hat dann einen Mann für dich ausgesucht, den du heiraten solltest? Nein, ich habe diesen Mann wohl kennengelernt, aber er hat mich dann gezwungen, diesen Mann zu heiraten. Warum? Weil ich schon wieder schwanger war. Aber da von deinem Vater wieder schwanger warst? Das weiß ich nicht. Ich hatte dann mit diesem Mann auch Verkehr. Ah ja. Mhm. Aber nicht so, mal sagen, so in der Wohnung. So, Sie wissen ja, wie das so draußen war früher. Ja. Ja. Da ist man sich näher gekommen und ich hatte jemand gebraucht, wo ich mich anlegen konnte. Verstehe. Aber ich habe diesem Mann das nie erzählt. Ja. Bist du denn dann ein weiteres Mal schwanger geworden? Ja, und? Da war ich ja, dann war ich ja wieder schwanger und dann habe ich diesen Mann geheiratet. Ja. Jetzt wusste ich aber nicht, ist das Kind jetzt von dem Mann, den ich da kennengelernt hatte, oder von meinem Vater? Weil das ja weiterging. Es ging ja weiter. Ist dieses Kind auf die Welt gekommen? Ja. Mein Sohn ist heute 57. Das heißt, du weißt bis heute nicht, ob der... Nein, ich habe nie einen Vaterschaftstest gemacht. Ich sehe jetzt sehr oft deine Sendung. Mhm. Ist der Sohn gesund? Mein Sohn ist gesund, ja. Aber er sieht aus wie mein Vater. Hast du deinem Sohn je davon erzählt? Ja, nein. Nein? Nein. Es weiß nur meine Schwester, und zwar als meine Mutter damals unbedingt zu mir ziehen wollte, da hat meine Schwester gesagt, wieso, du hast doch Platz genug, deine Wohnung ist doch groß genug, du kannst sie doch zu dir nehmen. Und da habe ich dann gesagt, jetzt will ich mal was klarstellen. Und dann habe ich meiner Schwester das erzählt und habe sie gefragt, ob sie von meinem Vater auch vergewaltigt wurde. Und das hat sie dann mit Nein beantwortet. Glaubst du ihr? Ja, ich glaube ihr. Also hat er nur dich ausgesucht? Ja. Und dann habe ich mit meiner Schwester ja, aber wir sprechen ja heute noch darüber, aber nur, wenn wir beide alleine sind. Mhm. Sag mal, dieser Mann, den du dann geheiratet hast, ja, der vielleicht auch der Vater sein könnte von deinem, ja, Sohn, mit, ja, dem warst, wie lange warst du mit dem zusammen? 5 Jahre. Dann habe ich mich von dem getrennt, weil das klappte einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich habe dann von diesem Mann einen Sohn bekommen. Aber diese beiden Söhne jetzt, sind vollkommen verschieden. Total. Mhm. Total. Hast du insgesamt 2 Kinder? Also nein, 3. Ich habe dann nochmal geheiratet. Ja. Mhm. 1961 habe ich dann nochmal geheiratet. Und zwar bin ich auch jetzt schon lange wieder Witwe. Habe dann noch eine Tochter bekommen, die ist heute 45. Und geht's von Vergewaltigung von meinem Vater, weil es nur meine Schwester und meine Tochter. Ach, der Tochter hast du es auch erzählt? Der Tochter habe ich das erzählt. Und zwar, ich weiß nicht, da war mal irgendwie, war mal was. Und da hat sie gesagt, Mutti, sagt sie, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Die hat dich genau beobachtet, ne? Ja. Ja. Und da hast du den Mut gefasst, ihr das zu sagen. Ich den Mut, ja, ich musste mit ihr darüber reden. Ne? Hat das gut getan, das zu sagen? Ja, das hat gut getan. Glaube ich. Das hat gut getan. Und deshalb habe ich heute auch bei dir angerufen, Domian. Ich muss mal mit jemandem darüber sprechen, weil ich nicht weiß, wie ich mich weiter verhalten soll. Meine Schwester, jedes Mal, wenn wir mal so zusammen sind, so, jetzt steht mein Geburtstag wieder vor der Tür, dann sagt sie immer, Guck ihn dir doch an. Du siehst doch, das ist doch unser Vater. Und was verlangt die Schwester von dir oder was will sie? Gar nichts. Sie sagt, da muss ich entscheiden. Was entscheiden? Ob ich ihm das sage oder nicht. Aber ich habe doch nie einen Vaterschaftstest gemacht. Und soll ich ihn jetzt auch in Konflikt bringen? Also ich will dir mal ganz spontan sagen, Hilde. Ganz spontan würde ich sagen, nur hast du so lange geschwiegen. Ja. Nun, schweig auch weiter. Ja, ne? Wem nutzt das noch? Ja, keinem. Du bringst ja deinen Sohn in einen ungeheuren Konflikt oder in einen großen Gedankenflut, hörst du da aus. Also, ich würde jetzt weiter schweigen. Aber du, mir weißt du, wo ich doch drüber ein bisschen Angst immer habe, wenn mal so ein Geburtstag ist und so, dass dann vielleicht mal das Thema doch mal drauf kommt. Also wenn, aber dann kann es ja nur von deiner Schwester oder von deiner Tochter kommen. Ja, dass die vielleicht, meine Schwester vielleicht mal sagt, ihr seid doch beide gar nicht, ihr passt doch gar nicht zusammen, Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Zu zu meiner Schwester eine sehr gute, ein sehr gutes Verhältnis. Also kannst du sie doch bitten, dass sie niemals das anspricht? Ja, das hat sie mir ja versprochen. So, und sie hat es ja seit Jahrzehnten nicht angesprochen. Nicht angesprochen, ja. Oder wie lange weiß sie es jetzt schon? Oh, das kann ich jetzt im Moment lange nicht sagen. Also lange. So, ja. Das heißt, sie hat so lange auch nichts gesagt. Nee. Warum sollte sie denn jetzt was sagen? Ja. Warum? Ja. Und ich höre so daraus, wie du sprichst, dass du es eigentlich auch weiter verschweigen möchtest. Ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwie mal anschlagen sollte mit meinem Sohn. Ich weiß es nicht, glaub's auch nicht. Aber ich habe mit meinem jüngeren Sohn, also mit der aus der ersten Ehe auch ist, das weiß ich ja hundertprozentig. Ja, ja. Denn nach meiner Hochzeit mit diesem Mann gab es keine Vergewaltigung mehr von meinem Vater. Ne? Mhm. Und mit dem habe ich ein besseres Verhältnis als wie mit meinem anderen Sohn. Ja, vielleicht auch deshalb, weil du immer im Untergrund gedacht hast, er ist vielleicht aus der Vergewaltigung entstanden und hast ihn nicht richtig akzeptiert. Ja, es könnte sein. Es könnte sein. Aber das Verhältnis ist nicht völlig zerrüttet. Nein, um Gottes Willen. Nein. Gar nicht. Ne? Aber auch. Es ist wirklich eine große moralische Frage, die du da formulierst. Ja. Wie soll ich mich verhalten? Ja, du bist eine Frau von 77 Jahre. Ja. Dein Sohn ist über 60. Nee. Nein. Der ist 57. 57, knapp 60, ja, genau. Mhm. Weißt du, du weißt es ja nicht mal hundertprozentig. Nein. Das verkompliziert es ja noch mehr. Ja. Das heißt, er wäre dann ja auch im Ungewissen. Ja. Könnte er denn überhaupt noch einen Test machen? Das glaube ich nicht. Dein Vater lebt ja nicht mehr, davon gehe ich aus. Und die beiden Brüder? Keine Ahnung. Müsste. Ob man da? Nee, ja, ne? Aber selbst, was dann für eine Aufregung in die Familie käme, ein Aufruhr. Und, also ich würde wirklich so von meiner ersten Intuition jetzt sagen, schweig weiter. Ich würde dich aber gerne noch was zu deinem Vater fragen. Ja. Dieser Mann hat dir ja nun Schlimmstes angetan. Ja. Wie lange hat er noch gelebt? Wann ist er gestorben? Er ist gestorben, da war meine Tochter schon auf der Welt. Ich war schon das zweite Mal verheiratet. So ungefähr. Ja, er war 60, Moment, er ist 08 geboren und er ist mit 60 gestorben. Ja, das war dann so in den, jetzt müssen wir ganz schnell rechnen, 50er, 60er Jahren. Ja, meine Tochter ist 64 geboren, das muss so, 65, 66 so genau, in die Zeit genau, gewesen 60er. Sein. Wie war dein Verhältnis zu ihm in den letzten Jahren? Also gar nicht gut. Ich bin auch fast nie, also nur wenn Familienfeiern waren, aber so zwischendurch nie nach Hause gefahren. Du hast ihn aber auch nie konfrontiert mehr mit... Nein, das nicht. Nein. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter später? Meine Mutter, ja, ich meine, als es ihr nicht gut ging, bin ich oft dann auch zu ihr gefahren, wenn meine Schwester mal Urlaub hatte und nicht zu ihr konnte. Aber ich konnte nie so ein herzliches Verhältnis aufbringen, wie ich jetzt mit meiner Tochter. Kann ich aber auch verstehen. Also ich meine, sie hat dich ja ins Messer laufen lassen. Ja. Sie hätte ja auch, selbst in den Zeiten, hätte sie handeln müssen. Ja. Ja. Eine couragierte Mutter hätte sich dazwischen gestellt, hätte gesagt, nicht mit meinem Kind. Ja, aber das hat sie ja nicht gemacht, weil sie ja nur, wir waren evakuiert seinerzeit, als das passiert war, und mein Vater aus der Gefangenschaft kam und meine Mutter war wieder mal auf Achse. Und die hatte da eine Freundin in dem Dorf und mit der ging sie dann immer, ob Amerikaner, das war ihr egal. Ja, Hauptsache, die war unterwegs. Ne? Hilde, also die grundsätzliche Frage, habe ich dir meine sehr private Meinung gesagt? Also ich soll weiter nichts sagen. Ich sagte, das ist meine sehr private Meinung. Ja. Ich glaube, es gibt da keine obergeordnete Weisheit. Aber du wolltest ja auch nur meine Meinung hören. Ich wollte deine Meinung hören und ich gebe da sehr viel drum. Ich danke dir sehr herzlich. Danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir, Hilde, von Herzen. Ja, vielen Dank. Ne? Sehr gerne, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Die Hilde, die ich zunächst Frauke nannte. Naja, hier ist Vanessa. Vanessa ist 28. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Vanessa. Guck mal, das sind fünf Minuten noch hinkriegen. Das kriegen wir hin. Aber das hallo. Das kriegen wir hin. Erzähl. Ja, also, es geht darum, dass ich ja fast ein Jahr mit einem Typen zusammen war. Ja. Von dem ich gedacht habe, da wäre ich echt die Einzige. Ich war so verständnisvoll. Und hat, mit seinen blauen Augen hat er mich angeguckt und gesagt, nein, der ist nichts mehr. Er wohnt noch mit seiner Ex-Freundin zusammen, hat er gesagt. Mhm. Aber er war so vertrauenswürdig. Ich bin echt kein dummer Mensch. Ich bin sehr reflektiert und ich verstehe gar nicht, warum ich auf sowas reinfallen konnte. Naja, wie gesagt, irgendwann hat es mir dann gereicht, weil irgendwas stimmte dann nicht. Mhm. Und dann habe ich halt letzte Woche da angerufen, weil wir hatten auch schon ein paar Mal Schluss und dann war dann doch wieder, dann hat er mir einen Brief geschrieben, bla, keine Ahnung. Mhm. Er kam doch dann immer wieder angeschissen. Ja, und dann habe ich die letzte Woche angerufen, weil ich hatte auch die Festnetznummer. Mhm. Also der hat mir schon so vertraut, dass er mir sogar die Festnetznummer, die Adresse und so weiter. Ja, Moment, ihr wart ja immerhin ein Jahr zusammen. Ja, ja. Was heißt das so vertraut? Das ist ja normal. Offiziell hat er mit seiner Ex immer noch zusammengewohnt. Ja, das wusste ich ja. Das wusstest aber du, ja, ja. Die war ja gar keine Ex. Die war ja gar keine Ex. Ach, das war gar keine Ex. Nee, die war ja gar keine Ex. Das kommt ja alles noch. Ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, so, dann hatte ich letzte Woche Schluss gemacht und ist das einfach so akzeptiert, wortlos. Und dann habe ich gesagt, so, boah, nee, so geht's gar nicht. Und jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren, weil normalerweise bin ich nicht so. Also ich bin auch nicht aus Rache oder so dahin. Hm. Ich wollte eigentlich nur mal endlich wissen, was ist hier überhaupt los, weil irgendwas stimmt hier nicht. Weil jetzt die ganze Zeit hat er mich angelogen. Mein Gefühl, was eigentlich richtig war, und ich bin eh schon ein gebranntes Kind, hat er mir sogar selbst das noch, das letzte bisschen Vertrauen, was ich noch in Männer gesetzt habe, ja, hat er mir da irgendwie noch, obwohl er wusste, dass ich habe ihn gefragt. Stopp mal eben. Ich habe nicht verstanden, wer hat Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht? Ja, aber aus Wut, ich war ein bisschen betrunken. Okay, so, und dann hast du rausbekommen, dass er mit einer Freundin, mit seiner richtigen Freundin zusammenwohnt, nicht mit seiner Ex. Ja, das habe ich aber deswegen rausgefunden, weil ich die am Mittwoch angerufen habe und wir haben uns dann getroffen. Ich habe dir alles gezeigt, alle Bilder, alle Videos, wirklich alles. Aha. Auch die Videos, ne? Auch die schmutzigen Videos. Ja, ja, genau, die ja. Auch, ja. Okay. Aber die wollte das so. Die hat gesagt, komm, gib mir die harte Nummer. Also die fiel auch aus allen Wolken, dass er dich nebenher hatte. Ja klar, die wusste von nicht. Gab es denn noch eine Frau vielleicht? Ja, das haben wir uns auch überlegt. Ja. Das wissen wir nicht so genau. Du hast ja gewisser, du kannst ja noch lachen darüber, es geht ja. Ja, aber ich kann dir auch genau sagen, warum. Warum? Weil ich endlich Klarheit habe, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe 7 Kilo abgenommen gehabt. Ich habe mich, mein Gott, ich habe mich selbst gezeigt. Wirklich, ich habe so schlecht gehen lassen, wegen dem Typen. Und das Krasse ist, ich habe gesagt, ich werde die Phönix aus der Asche steigen. Und ich habe heute einen Phönix von dieser, heißt die Künstlerin nochmal, Niki van Fall. Die hat doch diese Nana-Figuren gemacht. Und also, da habe ich heute am Eiffelplatz, da am Volksgarten, habe ich so eine Figur gefunden, hier in Köln, ja. Und da steht dieser Phönix. Sag mal, jetzt setzt diese andere Frau, mit der er zusammenwohnt, ihn doch vor die Tür, oder? Weiß ich noch nicht so genau. Er ist jetzt in der Schweiz bei seiner Schwester. Ich war gestern mit ihr wohl feiern, aber ich verstehe gar nicht, warum er die betrogen hat. Ich finde die total super. Du warst mit der sogar feiern? Ja, ich war gestern mit ihr Bier trinken in der Golfhalle, ja. Was hat die denn jetzt vor zu machen? Ja, das weiß ich nicht. Weißt du? Aber ich habe gesagt, ich bin raus aus der Nummer. Ich will nicht. Du bist raus aus der Nummer. Ja, ich bin jetzt ein Mogli. Also der hatte Dreadlocks, lange, lange Dreadlocks, die längsten Dreadlocks in ganz Köln. Ja. Und ja, Dreadlocks sind nicht alles. Und ich will keinen Dreadlock-Typen mehr. Ich habe das so. Also du bist auf seine Schönheit hereingefallen. Auf seine Ausstrahlung, ja, seinen Charme und seine Attraktivität. Ja, aber das war auch wirklich krass. Ich weiß gar nicht, wie der das hingekriegt hat. Und ich bin echt kein dummer Mensch. Ich bin echt schon Mensch, der Menschen kennt. Ja, er ist ein Meister der Verführung, offensichtlich. Aber richtig. Aber weißt du, was mich auch total wundert, ist, dass du, wenn man ein Jahr angeblich mit jemandem zusammen ist, dass du niemals zu ihm nach Hause gegangen bist. Ja, weil ich auch nicht. Also, das Ding ist, er hat das ja so erklärt. Er kann dann noch nicht ausziehen, weil sie ein Psycho ist irgendwie. Ach so. So psychisch gestört, er kann. Bla, bla, bla. Und ich habe das auch noch geklappt. Ich bin auch so verständnisvoll gewesen. Ganz verlogener Typ. Mhm. Muss man so sagen. Ganz im Ernst, ist der Schmerz schon im Griff oder überspielst du den jetzt ein bisschen durch? Nein, weil ich habe endlich Klarheit. Ich habe lange genug gelitten. Ja. Wirklich. Mann. So, ich bin auch wieder rückfällig geworden. Ich habe mich früher geschnitten und dann bist du wieder rückfällig geworden. Und ich habe so viele Leute um mich rum. Ich krieg so viel Liebe gerade im Moment. Das ist so schön. So viele Menschen. Auch, ich weiß, also Vanessa, du musst, wenn du dich wieder verknallst, dann musst du strenger und einen strengeren Blick auf die Männer haben. Ne? Lass dir nichts aber vormachen. Den hatte ich. Ja. Den hatte ich mal. Und jetzt ist er wieder, also das ist wirklich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt die Sache so ein bisschen Revue passieren lässt, dass da viele Dinge in diesem Jahr passiert sind, die dich so ein bisschen stutzig gemacht haben. Ja, ja, natürlich. Und ich habe meine inneren Warnsignale nicht richtig. Genau, und da bist du drüber hinweggegangen, weil du gedacht hast, ja, der wird's dir nicht so meinen, der liebt mich und ich liebe ihn, alles ist toll und rosa das Wolke. Kam und aber so rüber, Tobias, ja, wirklich. Kam so, so da bin ich ja froh, dass wir die Sendung beenden können, mit dem Gefühl, dass Vanessa, dass es ihr wieder besser geht. Ich grüße ganz gerne, ich liebe euch alle. Ja, sehr nett. Alles Gute, Vanessa. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute hat Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themensendung morgen auch. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.